HR2 Kultur. Der Tag. Mit Angela Fitsch, guten Abend. Long ago, far away. Das Kölner Stadtarchiv ist das größte städtische Archiv nördlich der Alpen. Und alle diese Schätze liegen nun unter tonnenschweren Beton vergraben. Remember is a place from long ago. Diese Dokumente sind auch nicht mehr zu rekonstruieren. Die existieren teilweise nicht in Abschriften. Und das ist wirklich Gedächtnis nicht nur der Stadt Köln, sondern Gedächtnis der gesamten Region, des gesamten Rheinlandes und weit darüber hinaus. Remember, turn around. Eis ist natürlich ein perfektes Klimaarchiv der Erde. Und zwar speichert es sozusagen nicht nur die Temperatur, sondern man kann also auch Zeitreihen der Atmosphäre aus diesem Eiskern ziehen. Close your eyes and you can see. Das ist ganz fantastisch, wie eine Arche Noah. Wir nehmen hier alle Pflanzen der Welt auf, um sie für die kommenden Generationen zu bewahren. Bibliotheken und Archive sind Einrichtungen in der Zeit, für die Zeit, aber auch gegen die Zeit. Denn stets wird gegen die Zeit gearbeitet im Bewahren der außergewöhnlichen Schätze. Alle vergänglichen Dokumente sollen in eine ruhende Gegenwart transportiert werden. Und für die Zeit fungiert die Bibliothek und das Archiv als Motor für die Wissenschaft. Hier will sie beschleunigen, das Tempo der Wissenschaft steigern. Sie sammelt das Wissen, um Wissenschaft zu ermöglichen, und dann soll sie es auch schnell wieder hinter sich lassen, damit neues Wissen entstehen kann. Das alles funktioniert nur, wenn diese Archive nicht abbrennen oder einstürzen, wie zum Beispiel das Kölner Stadtarchiv. Äußerlich sah man diesem Gebäude nicht an, was in ihm für Schätze schlummerten. Es waren Dokumente aus mehr als 1000 Jahren. Erlasse, Urkunden, Pergamente, Papiere, Folianten, Handschriften von weit über die Stadt Köln hinausgehender Bedeutung. Jetzt ist all dies unter Tonnen von Schutt begraben. Das meiste für immer verschwunden, ein Gedächtnis der Gesellschaft ging verloren. Diese kulturelle Katastrophe hat uns bewogen, diese Sendung heute zu machen. Unser Thema: Je länger, je lieber. Archive, Gedächtnis der Zukunft. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. In Köln geht es um Einzelstücke aus Jahrhunderten. Hier kann kein Buch durch ein Duplikat ersetzt werden. Jörg Biesler mit Einzelheiten. Es ist der größte anzunehmende Unfall für eine Sammlung. Mit dem Einsturz des historischen Archivs der Stadt Köln sind Zehntausende von Urkunden, historischen Akten, Nachlässe, Karten und Fotografien, Regalkilometer historischen Materials aus den letzten 1000 Jahren zerstört, mindestens stark beschädigt. Archivalien, die seit Jahrhunderten gut behütet und bewacht wurden, den Zweiten Weltkrieg unbeschadet auf dem Land überstanden und für die dann 1971 ein Archivbau in der Kölner Altstadt errichtet wurde. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit natürlicher Klimatisierung durch 49 cm dicke Ziegelwände und winzige Schlitzfenster. Besser als in diesem standardsetzenden Haus, das die Kölner Baubehörde unter ihrem Leiter Fritz Haferkamp entworfen hatte, war Archivgut nie geschützt worden. Es half nichts. Das ganze Gebäude versank in einem fast 30 Meter tiefen Krater und mit ihm Kulturgut von unschätzbarem Wert. Eberhard Illner, ehemaliger Abteilungsleiter des Archivs. Das Kölner Stadtarchiv ist das größte städtische Archiv nördlich der Alpen. Köln hat eine lange Tradition im Mittelalter. Es war die größte Stadt im Mittelalter in Europa. Und alle diese Schätze, diese Kulturgüter, die Gott sei Dank über den Zweiten Weltkrieg gerettet wurden, liegen nun unter tonnenschweren Beton vergraben. Die Bedeutung der Archivalien geht weit über die Stadt Köln hinaus. Zu den kulturhistorisch bedeutendsten Stücken gehören sicher die Handschriften des Gelehrten und Kirchenlehrers Albertus Magnus aus dem 13. Jahrhundert. Außerdem Urkunden und Ratsakten aus dem Mittelalter, die als zentral für die europäische Rechtsgeschichte gelten. Der sogenannte Verbundbrief von 1396, einst von der Stadt Adolf Hitler geschenkt und später mit viel Glück zurückgekehrt, regelt erstmals die Kommunalverfassung der Reichsstadt. Es gab Dokumente zu den diplomatischen Beziehungen zu Päpsten und Kaisern, zur Hansegeschichte, zur napoleonischen Verwaltung, aber auch Evangeliare aus dem 9. Jahrhundert und frühe Handschriften der Dichtung Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg. Außerdem über 700 Nachlässe zahlreicher bedeutender Kölner, von den Architekten Gottfried Böhm bis zum Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll. Der Kölner Kulturdezernent Georg Quander. 1000 Jahre Geschichte, die hier dokumentiert sind, und leider in vielen Dokumenten als einmalige Stücke. Also ob das jetzt die kaiserlichen Bullen sind, die handschriftlich mit kaiserlichem Siegel aus dem 10., 11. Jahrhundert existieren, oder die Handschriften, die zum Beispiel die Bestände der Klöster und Kirchen, die ja über lange Zeit sozusagen die Archive der Gesellschaft waren, als Handschriften existieren. Die sind teilweise sicherheitsverfilmt, aber nicht alle. Bei 30 Regalkilometern können Sie sich vorstellen, welche Fülle von Dokumenten hier vorliegen, mit einem Wert von knapp 400 Millionen Euro Versicherungswert, wobei der finanzielle Verlust, der möglicherweise eingetreten ist, in gar keinem Relation steht zu dem geistigen Verlust, der hier möglicherweise stattgefunden hat, denn diese Dokumente sind auch nicht mehr zu rekonstruieren. Die existieren teilweise nicht in Abschriften, und das ist wirklich Gedächtnis nicht nur der Stadt Köln, sondern Gedächtnis der gesamten Region, des gesamten Rheinlandes und weit darüber hinaus. Im Worst Case ist er erheblich höher als das, was mit dem Brand der Anna-Amalie-Bibliothek in Weimar vernichtet worden ist. Derzeit lässt sich nicht abschätzen, wie viel von den Archivalien gerettet werden können. Der Keller ist bereits teilweise ausgeräumt, der Rest allerdings liegt in einem Trümmerberg von mehreren Metern Höhe und teilweise in großer Tiefe. Das Gewicht des Schutts und die Wucht des Einsturzes werden viel zerstört haben. Der Schuttberg soll nun mit einer Plane abgedeckt werden, damit der zu erwartende Regen keine weiteren Schäden verursacht. Wann mit der Bergung begonnen werden kann, die eine Art archäologische Ausgrabung sein wird, ist derzeit noch völlig unklar. Das begrabene Gedächtnis von Köln. Viele stellen in diesen Tagen einen Vergleich her vom Einsturz des historischen Kölner Stadtarchivs zum Brand im September 2004 in der Anna-Amalie-Bibliothek in Weimar. Mehr als 50.000 Bücher verbrannten innerhalb weniger Stunden. Glücklicherweise wurden 50.000 andere gerettet. 900 Menschen, die meisten freiwillige Helfer, kämpften gegen die Vernichtung eines Stücks Kulturgeschichte. Und mittendrin Michael Knoche, Direktor der Anna-Amalie-Bibliothek. Bevor wir uns an diese Nacht vom 2. September 2004 erinnern und uns in Ihrer Bibliothek umschauen, Herr Knoche, die Frage, ist der Vergleich mit dem historischen Stadtarchiv in Köln gerechtfertigt? Ich glaube ja, denn das Ausmaß der Schäden in Köln scheint exorbitant zu sein. Wenn wir daran denken, dass es sich ja fast ausschließlich um Unikate handelt, die dort mit dem Gebäude in den Abgrund gestürzt sind. In Weimar waren es eben überwiegend gedruckte Bücher, in Köln Archivalien, von denen es eben keine weitere Kopie gibt. Wenn wir uns auch klar machen, welche unglaubliche Bedeutung die Stadt Köln im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, in der europäischen Geschichte gehabt hat und wie entsprechend dicht auch die Überlieferung in diesem Archiv gewesen ist, dann muss man wirklich sagen, womöglich ist in Köln der noch schlimmere Schaden entstanden. Kommen wir auf diese Brandnacht in der Anna-Amalie-Bibliothek zu sprechen. Ihnen ist in dieser Nacht plötzlich die zweibändige Lutherbibel im Rokokosaal eingefallen. Die erste vollständige Ausgabe des Alten und Neuen Testaments von 1534, illustriert mit Stichen aus der Kranach-Werkstatt. Sie haben sie aus den Flammen damals gerettet. Wie ging das vor sich? Ja, zum Glück konnten wir ja nach dem Eintritt des Unglücks noch agieren. Die Kölner konnten das nicht. Die mussten froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. Bei uns ist der Brand 20.30 Uhr passiert, als gerade die letzten Benutzer und Angestellten das Haus verlassen hatten. Und wir waren nicht zur Untätigkeit verdammt wie die Kölner Kollegen. Ich bin also gegen 22 Uhr dann mit einer Ausnahmegenehmigung des Einsatzleiters noch einmal in den Rokokosaal hineingekommen. Das Dach stand schon in hellen Flammen und von oben strömte das Löschwasser durch die Deckenwände runter auf jeden, der sich da aufhielt. Und ich habe eben Glück gehabt, die beiden Wände auch in der relativen Dunkelheit sehr schnell zu finden und mit nach draußen tragen zu können. Unter Einsatz ihres Lebens sozusagen. Sie sind dann völlig durchnässt vom Löschwasser und eben mit dem Leben und der Lutherbibel den Flammen entkommen. Viele haben in dieser Nacht Tränen vergossen. Sie haben mal gesagt, sie nicht. Sie hätten sich wie ein Sanitäter gefühlt. Wie das? Ich meine, man hat keine Zeit, sich Gefühlen zu überlassen. Der Handlungsdruck war so enorm stark. Es musste eins nach dem anderen entschieden werden. Und die Depression, die hat mich erst einige Tage später eingeholt. Aber in der Brandnacht und an dem folgenden Tag hat man nur funktionieren müssen. Mittlerweile ist die Anna-Amalia-Bibliothek wieder detailgetreu restauriert worden, aber 50.000 Bücher sind verbrannt. Wie schwer wiegt das für Sie und das kulturelle Gedächtnis? Also ich glaube, dass dieser Verlust sehr erheblich war. Es handelt sich hauptsächlich um Bücher aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Es ist das literarische Reservoir, mit dem unsere Klassiker gearbeitet haben. Goethe, Wieland, Herder, Schiller haben Bücher hier aus der Bibliothek ausgeliehen und unter den Brandverlusten sind zahlreiche diese Ausleihen, unter anderem. Und dann ist der Bestand einfach exorbitant interessant, weil er mit Augenmaß gesammelt wurde und so reiche Kommentierungen auch handschriftlicher Art in den Büchern aufweist. Es ist also ein ganzer Wissenskosmos. Glücklicherweise ist er nicht völlig untergegangen in Weimar, denn 50.000 Bücher sind nur ein Zwanzigstel unseres gesamten Buchbestandes. Aber es ist ein sehr kostbarer Teil gewesen. Gibt es denn auch Bestände, die vom Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, die aber eben jetzt noch zu restaurieren sind? Ja, neben den 50.000 Verlusten haben wir es auch mit 62.000 beschädigten Büchern zu tun, die wir auch geborgen haben in der Brandnacht oder in den Tagen danach, die zum Teil nur völlig durchnässt waren. Das konnte man in der Regel relativ schnell heilen durch den Gefriertrocknungsprozess, der sofort eingesetzt hat, aber zum Teil auch ganz schwere Brandschäden aufweisen. Und wir haben bisher etwa 19.000 dieser 62.000 Bücher wieder restaurieren können und haben uns vorgenommen, bis zum Jahr 2015 auch den Rest zu schaffen. Schauen wir uns in den Regalen Ihrer Bibliothek noch ein bisschen um. Hinter einer Absperrung befinden sich zum Beispiel auch die berühmten Reisebeschreibungen von Alexander Humboldt nach Südamerika. Ist das einer Ihrer größten Schätze? Das ist ein besonders großer Schatz, weil Alexander von Humboldt ja hier mit Weimar auch in Korrespondenz und in persönlichem Verkehr stand. Er hat diese Bände zum Teil Karl August, dem Fürsten und Freund Goethes, persönlich geschenkt. Sie tragen auch das Supralibros von Karl August. Andere Bände hat er dann Goethe geschenkt. Diese Materialien stehen nach wie vor im Rokokosaal. Ich würde sagen, die größten Schätze, die wir im Hause haben, sind schon die mittelalterlichen Handschriften, weil auch das unikales Material ist und ein Evangeliar aus dem 9. Jahrhundert natürlich extrem selten ist. Aber in den Humboldt-Bänden, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, sollen auch Merkzettel liegen, aus denen dann hervorgeht, dass Goethe sich diese Bände mehrfach ausgeliehen hat, nicht? Richtig. Wir haben alle Ausleihen Goethes, die er im Laufe von über 30 Jahren hier getätigt hat, genau dokumentiert. Das hat schon unsere Vorgängergeneration getan. Das ist auch veröffentlicht und das macht auch den Reiz unserer Weimarer Sammlung zum großen Teil aus. Noch ein anderer Reiz, denke ich mir, ist die Patina auf solchen Bänden. Wie wichtig ist die oder kommt es vielleicht auch darauf an, diese Bücher einfach nur ganz schön zu restaurieren? Nein, auf keinen Fall gilt das Kriterium Schönheit. Die Bücher sollen nicht neu gemacht werden, sondern sie sollen in ihrer Gebrauchsfähigkeit, das ist das Restaurierungsziel, erhalten werden. Das heißt, auch kommende Generationen sollen mit diesem Fundus arbeiten können. Und ich finde das wichtig, dass die kulturelle Überlieferung, die uns anvertraut ist, auch künftigen Generationen weitergegeben wird und dann zur Interpretation zur Verfügung steht. Beschützen oder zugänglich machen, das ist eigentlich ein permanentes Dilemma einer solchen Bibliothek. Sind Bibliotheken vielleicht die Museen von morgen oder wird es irgendwann auch die von Ihnen gerettete Lutherbibel mal als E-Book vielleicht zu lesen sein? Natürlich wird die Lutherbibel als E-Book zu lesen sein. Wir haben jetzt schon Digitalisate im Netz. Nur es wird immer Bibliotheken geben müssen und Archive erst recht, die auch das Originalmaterial aufbewahren. Denn man kann sich nicht auf diese Sekundärform verlassen, Digitalisate oder Filme, sondern muss immer, um wirklich umfangreiche, umfassende Fragestellungen bearbeiten zu können, auch auf die Originale zurückgreifen können. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Dürer-Zeichnung vorliegen und selbst das schönste Abbild davon, die schönste Fotografie, das beste Digitalisat, wird nicht dermaßen umfangreiche Studien und Erkenntnisse zulassen wie das Original. Michael Knoche, Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, haben Sie vielen Dank. Lust auf eine Hörinsel? Wir haben etwas gefunden von Umberto Eco, bezeichnenderweise mit dem Titel »Die Bibliothek«. Der Bibliothekar muss den Leser als einen Feind betrachten, als Nichtstuer, anderenfalls wäre er ja bei der Arbeit, und als potenziellen Dieb. Die Kataloge müssen so weit wie möglich aufgeteilt werden. Man verwende größte Sorgfalt darauf, den Katalog der Bücher von dem der Zeitschriften zu trennen und den der Zeitschriften vom Schlagwort- oder Sachkatalog. Desgleichen den Katalog der neu erworbenen Bücher von dem der älteren Bestände. Nach Möglichkeit sollte die Orthographie in den beiden Bücherkatalogen, Neuerwerbungen und alter Bestand, verschieden sein. Beispielsweise Begriffe wie Code in dem einen mit C, in dem anderen mit K. Oder Eigennamen wie Tschaikowski bei den Neuerwerbungen mit einem C mit Aussprachehäkchen, bei den anderen mal mit CH, mal mit TCH oder TSCH. Die Zeit zwischen Bestellung und Aushändigung eines Buches muss sehr lang sein. HR2, der Tag, je länger, je lieber. Archive, Gedächtnis der Zukunft. Ziehen wir mal weiter in die Vereinigten Staaten von Amerika. Gott, dort gibt es zurzeit 12 Presidential Libraries, also Präsidentenbibliotheken. Die sind in der Regel an recht ungewöhnlichen Orten und zeichnen sich teilweise durch eine spektakuläre Bauweise aus. In ihnen wird der schriftliche Nachlass des Präsidenten archiviert. In dieser Erinnerungsstätte verbirgt sich das Vergangene, das niemals vorbei ist, sondern eben nur schläft. Und immer wieder, insbesondere bei Johnson und bei Richard Nixon, wurden die Pläne für ihre Gedenkbibliothek von Kontroversen über ihre Politik begleitet. Stichwort Watergate-Affäre. Darüber gab es Aufnahmen, Bänder mit den Diskussionen im Weißen Haus. Das waren die Nixon-Tapes oder Watergate-Tapes, die die Regierung natürlich um keinen Preis freigeben wollte. Zwischen Anfang 1971 und Mitte 1973 hatte Richard Nixon seine Telefonate und Gespräche mitschneiden lassen. Und das Besondere war, er führte diese Aufzeichnungen zu einer ganz neuen Perfektion. Er installierte sein neues eigenes Mitschnittsystem und ließ wirklich alles geheim aufnehmen, was im Weißen Haus und nicht nur dort gesprochen wurde. So beginnt eines der zahlreichen mitgeschnittenen Telefonate zwischen Präsident Nixon und seinem nationalen Sicherheitsberater, dem späteren US-Außenminister Henry Kissinger. Aber die Aufzeichnungen haben natürlich viel mehr zu bieten als nur harmlose Begrüßungsfloskeln. Hochbrisantes zum Watergate-Skandal, zum Vietnamkrieg und dazu, wie Nixon seine Kritiker einschätzte. Gebetsmühlenartig wiederholt Nixon gegenüber Kissinger: Die Presse ist der Feind. Das Establishment ist der Feind. Die Professoren sind die Feinde. Schreiben Sie das 100-mal an die Tafel und vergessen Sie es nie. Aufgenommen am 14. Dezember 1972, veröffentlicht vor 3 Monaten. Insgesamt hat Richard Nixon 3700 Stunden an Telefonaten und Gesprächen mitschneiden lassen. Nicht nur im Oval Office, sondern überall im Weißen Haus und sogar auf dem Präsidentenlandsitz Camp David. Erst 2 Drittel der Aufnahmen sind für die Öffentlichkeit zugänglich, als altmodische Audiokassetten im Nationalarchiv in College Park bei Washington. Alles sehr umständlich. Bis Luke Nichter und seine Kollegen kamen. In 4 Jahren haben wir die gesamte Kollektion digitalisiert, sagt Luke Nichter. Eine Herkulesaufgabe für den 31-jährigen Historiker von der Tarleton State University in Texas. Dank seiner Fleißarbeit kann jetzt jeder, überall und jederzeit auf Nixons akustisches Vermächtnis zurückgreifen. Und zwar auf Nichters Internetseite www.nixontapes.org. Ich meine, was ist die beste Beweisquelle? Man kann säuberlich überarbeitete, aufpolierte Gesprächsnotizen zwischen Nixon und Kissinger bekommen oder Minuten eines bestimmten Treffens. Aber hier haben Sie die wortwörtliche Aufnahme, Die können Sie sich selbst anhören und daraus Ihre eigenen Schlüsse ziehen. Immer wenn Nixon das Oval Office betrat, sprang das Mitschnittsystem automatisch an. Warum aber ließ der 37. US-Präsident so akribisch aufzeichnen? Einerseits, so Nixon selbst in seinen Memoiren, weil er seine Gespräche für die Geschichte konservieren wollte. Andererseits, was mir das in allererster Linie zeigt, sagt Luke Nichter, Nixon war eine Person, die letztlich anderen Menschen nicht getraut hat, oder zumindest einigen Leuten. Darunter ganz offensichtlich auch seine engsten Berater. Ein Drittel der Mitschnitte sind, wie gesagt, noch nicht veröffentlicht. Einiges davon, weil es die nationale Sicherheit der USA betrifft, einiges, weil es als völlig privat und damit historisch nicht relevant eingestuft wird. Und, aber das ist reine Spekulation, sagt Nichter. Viele prominente Politiker der vergangenen 20 Jahre haben ihre Karrieren in der Nixon-Zeit gestartet. Der ehemalige Präsident George Bush Senior, Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Die Aufnahmen hätten schon 1988 veröffentlicht werden können, aber es gab einen Aufschub nach dem anderen. Ich glaube, viele dieser Politiker haben Bedenken, wie die Öffentlichkeit sie sehen könnte. Allerdings ist diese Furcht instinktiv, vermutet Nichter. Denn seiner Ansicht nach haben die meisten Politiker, die in den Nixon-Mitschnitten zu hören sind, nichts zu befürchten. Für alle Zeiten blockieren könnten sie eine Veröffentlichung ohnehin nicht. Eine wichtige Quelle der US-amerikanischen Politikgeschichte, die Nixon-Tapes. Robert Kindl über einstige Geheimnisse, die nicht geheim blieben. Was für ein Glück. Das erinnert an das Ende des monströsen DDR-Geheimdienstes. Der Druck der Masse, der Druck des Volkes erzwang vor 19 Jahren die Öffnung der stählernen Tore an der Stasi-Zentrale in der Berliner Ruschestraße. Kurz darauf wurde die Öffnung der Stasi-Akten entgegen der Empfehlung westdeutscher Politiker im Einigungsvertrag verankert. Die Möglichkeit zur Akteneinsicht hat HR2 Literaturredakteur Karl Corino genutzt. Einen guten Abend nach Tübingen. Guten Abend, Frau Fitsch. Herr Corino, Sie gelten als Kenner der DDR-Kultur und Literatur und moderierten lange Zeit das von Ihnen eingerichtete berühmte Magazin Transit, Kultur in der DDR. Aus diesem Grund waren Sie auch viel im Osten der Republik unterwegs. Die Stasi legte eine Akte über Sie an, 2000 Seiten dick, und Sie haben reingeschaut. Was war für Sie das Beeindruckendste? Ja, die Sorgfalt, die man mir da angedeihen ließ, im Grunde vom Beginn meiner Sendung an, die im Mai 1973 startete und bis Dezember 1990 ging. Wissen Sie, das fing damit an, ich war meistens ja mit einem HR-Auto unterwegs, das deutlich zu erkennen war, und die Folge war, dass man schon von Eisenach an, bei der Einreise an, mit einer Sechserstaffette von Autos verfolgt wurde. Das setzte sich dann in Leipzig fort mit Fußstaffetten, mit der Überwachung, elektronischen Überwachung meiner Quartiere, mit der IM-Überwachung meiner Freunde und Kontaktpersonen und so weiter. Also der schöne Spruch von Wolf Biermann, die Stasi ist mein Eckermann, den kann ich auch für mich reklamieren. Mhm. Wir haben gerade gesagt, man ließ ihn Sorgfalt angedeihen. Das klingt fast so, ich sag mal, als wenn es in einer gewissen Weise auch eine, das haben Sie zynisch formuliert, eine Ehre gewesen war, die man Ihnen da angedeihen ließ. Gab es denn auch tatsächlich positive Überraschungen, Momente vielleicht der Freude, nicht nur der Häme über so viel Dummheit? Ja, die gab es durchaus. Als ich meine Akte, die vor allem in Leipzig gebunkert war, weil ich ja oft in Leipzig zur Messe war, als ich die durchsah, bin ich natürlich auf viele kleine Lichter, kleine Denunzianten gestoßen, die ich zum Teil schon vergessen hatte und die mir gar kein Begriff mehr waren. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gefunden, dass meine wichtigsten Freunde und Kontaktpersonen in der DDR zum Teil sehr tapfer gewesen waren. Eine Familie Stein, bei der ich viele Jahre zur Messezeit immer gewohnt habe, wo ich viele Gespräche mit Autoren und Interviews geführt habe, war natürlich besonders im Fokus der Stasi. Und da hat man dann eines Tages dem Sohn ein Waffendelikt untergejubelt und hat den Vater dann vor die Alternative gestellt, entweder er mache mit bei der Stasi, er überwache mich mit, oder der Sohn wandere bis zu 3 Jahre ins Gefängnis, verliere seinen Studienplatz und so weiter. Und dann zu lesen, gelesen, dass Joachim Stein diese Mitarbeit kategorisch abgelehnt hat. Das macht einen dann schon sehr stolz auf diese Freunde. Und man hat allerdings gleichzeitig auch Skrupel, denn die Situation war für diese Familie natürlich nicht ungefährlich. Sie sind ins Visier der Stasi gelangt, in den Fokus dieser Bande in Anführungsstrichen. Es gab informelle Mitarbeiter, die Ihnen sogar in den Hessischen Rundfunk dann gefolgt sind und sich bei Ihnen bewarben als Mitarbeiter in der Literaturabteilung. Was waren das für Leute? Das eine war ein Schauspieler, der HIM war, das heißt hauptamtlicher inoffizieller Mitarbeiter. Und nach der Wende hat sich herausgestellt, dass er ungefähr 10.000 Seiten mit Berichten in Leipzig hinterlassen hat. Er tauchte dann in den späten 70er Jahren bei mir im Hessischen Rundfunk auf. Ich hatte ihn schon in Leipzig kennengelernt. Mit der Behauptung, er hätte seine Schwester in Rüsselsheim besuchen dürfen und er wolle nun hier in Frankfurt bleiben und Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks werden. Da er sich aber vorher schon ziemlich dumm angestellt hatte und zum Beispiel bei der erwähnten Familie Stein in das Arbeitszimmer des Hausherrn eingedrungen war, um die Tagebücher dieses Jochen Stein zu lesen, da war ich natürlich sofort aufs Höchste alarmiert und habe dafür gesorgt, dass der gute Mann bei uns keinen Fuß auf den Boden bekam. Er ist dann in der Provinz als Schauspieler verschwunden und einige Jahre später dann in Detmold friedlich verstorben. Aufgeflogen ist er damals durch Rainer Kunzes Büchlein Deckname Lyrik, das im Dezember 1990 erschienen ist. Und da fand ich, ich glaube auf Seite 49, den Schauspieler CH.U. und mir war sofort klar, wer das ist. Ich rief ihn dann damals an und offenbarte ihm, dass er nun als Spitzel enttarnt sei und ich würde ihm eine Chance geben, nämlich nach Frankfurt zu kommen und aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das sagte er sofort zu, hat dann aber ein ganzes Jahr gewartet, bis er kam, bis er nämlich festgestellt hatte, dass seine Akte in Leipzig komplett erhalten sei und dass es also keinen drinnen gäbe. Noch eine Frage habe ich, das ist interessant, was für beeindruckende Karrieren es gibt. Nochmal ganz kurz zurück zu Ihrer Stasi-Akte. Es gibt Menschen, die brauchen eine zeitliche Distanz, um überhaupt Einsicht in diese Form der Nachsuche zu beginnen. Was hat Sie bewogen? Was ging in Ihnen vor? Ach, wissen Sie, es war mir eigentlich relativ früh klar, dass ich da unter strenger Beobachtung stünde und ich wollte dann einfach wissen, was wusste die Stasi über mich, inwieweit hat sie meine Sendungen ausgewertet, inwieweit hat sie meine Telefonate mitgeschnitten, inwieweit hat sie meine Briefe kopiert und so weiter. Und es stellte sich dann in der Tat heraus, dass man dann einen erheblichen Aufwand getrieben hat und dass ich auf diese Weise ein doch ziemlich gutes Archiv inklusive entsprechender Fotos für die Jahre 1973 bis 90 bekommen habe. Karl Gorino, H2 Literaturredaktor, über den Gang ins Archiv der Stasi und über den Umgang mit Stasi-Spitzeln. Ich danke Ihnen. Der Bibliothekar muss den Leser als seinen Feind betrachten, als Nichtstuer und als potenziell Dieb, das klingt nachvollziehbar und ist nachzulesen bei Umberto Eco in seinem Vortrag über die Bibliothek. Die Auskunft muss unerreichbar sein. Die Signaturen müssen so beschaffen sein, dass man sie nicht korrekt abschreiben kann. Nach Möglichkeit so viele Ziffern und Buchstaben, dass man beim Ausfüllen des Bestellzettels nie genug Platz für die letzte Chiffre hat und sie für unwichtig hält. So dass dann der Schalterbeamte den Zettel als unvollständig ausgefüllt zurückgeben kann. Es darf immer nur ein Buch auf einmal ausgehändigt werden. Die ausgehändigten Bücher dürfen, da mit Leihschein bestellt, nicht in den Lesesaal mitgenommen werden. So dass man sein Leben in zwei Teile aufspalten muss. Einen für die Lektüre zu Hause und einen für die Konsultation im Lesesaal. Die Bibliothek muss das kreuzweise Lesen mehrerer Bücher erschweren, da es zum Schielen führt. Das Ausleihverfahren muss abschreckend sein. H2 HR2 Kultur der Tag heute zum Thema Je länger, je lieber Archive, Gedächtnis der Zukunft. Viele Probleme der Forschung bleiben für immer ungelöst, wenn es keine Archive gibt, ganz zu schweigen von den Fragen, die sich erst in Zukunft ergeben. Denn die Vergangenheit ist nicht vorbei, sie schläft nur. Ohne Archive können wir sie nicht wecken, nicht verstehen, dann werden wir zu Menschen ohne Gedächtnis. Archive, Kammern des gesammelten Wissens, wunderbare Orte auch für Filmkunst und filmische Verbrechen. Robert Bales nimmt uns mit ins Kino. Mein Name ist nicht von Bedeutung, aber ich bin der Letzte, der Ihnen überliefern kann, dass das Menschengeschlecht, Männer und Frauen, sich in zwei Gruppen teilte, die jede auf ihre Weise zu überleben suchten. Der Mann kommt von weit her, zwar vom selben Ort, aber aus einer anderen Zeit. Vom London des angehenden 20. Jahrhunderts ist er mit seiner Zeitmaschine Jahrtausende in die Zukunft gereist und trifft hier auf eine hedonistische Gesellschaft, die sich um die Geschichte einen Dreck kümmert. Einzige Verbindung zur Vergangenheit, eine marode, zerfallende Bibliothek. Wissen Sie, was Sie getan haben? Tausende von Jahren arbeiten die Menschen und bemühen sich schöpferisch um die Verbesserung der Welt und Sie lassen das alles einfach verkommen! Männer, die Geschichte machten und die bedeutendsten von ihnen, die sind für ihre Träume gestorben. Und wozu? Weil sie schwimmen wollen. Oder auch tanzen und spielen. Es ist eine der erschütterndsten Szenen aus George Parls Film Die Zeitmaschine. Ein Mann sucht eine bessere Zukunft und findet eine Gesellschaft, die keine Erinnerungen mehr pflegt. Das Archiv, eine Bibliothek ist das hier, ist zu einer Leichenkammer des gesammelten Wissens geworden. Tenor, wer seine Archive nicht mehr pflegt, der vergisst nicht nur, er wird auch selbst bedeutungslos, weil er sich den Boden entzieht, auf dem er gewachsen ist. Archive stehen im Film für gesammelte Erinnerungen. Hier verbergen sich Geheimnisse, gefährliche mitunter auch. So ist es in Der Name der Rose ein verbotenes, gut verborgenes Buch mit subversivem Wissen, für das gar eine gigantische Bibliothek in Flammen aufgehen muss. In Der Da Vinci Code ist es ein ganzes Nationalarchiv voller Kunstschätze, der Louvre nämlich, welches ein Geheimnis birgt, das die Welt zu erschüttern vermag. Wie wir die Vergangenheit verstehen, bestimmt maßgeblich unsere Fähigkeit, die Gegenwart zu verstehen. Aber wie scheiden wir die Wahrheit vom Glauben? Wie schreiben wir unsere eigene Geschichte, persönlich oder kulturell, um uns so selbst zu definieren? Wie arbeiten wir uns durch Jahre, Jahrhunderte historischer Verzerrung zurück zur ursprünglichen Wahrheit? Der heutige Abend dient der Suche nach einer Antwort. Geheimnisvoll scheint im Film immer das zu sein, was Menschen über Jahrhunderte in Archiven sammeln und verbergen. Anders als in der Wirklichkeit bunkern Archive fast immer verbotenes Wissen. Wer eindringt, lebt gefährlich. Die Watergate-Journalisten geraten bei ihren Recherchen in Lebensgefahr. Der Archivar in Die neuen Pforten jagt in den Bibliotheken der Welt einem todbringenden Buch hinterher. Und hätte sich Vampirjäger Abronsius nicht in die jahrhundertealte Bibliothek des Grafen verguckt, wäre der Tanz der Vampire glücklicher für ihn ausgegangen. Ein ganz besonderes Archiv präsentiert Visionär Stanley Kubrick im Science-Fiction-Opus 2001 Odyssee im Weltraum. Der geheimnisvolle schwarze Steinblock, der an Schlüsselstellen der Geschichte immer wieder auftaucht, speichert gewissermaßen den gesamten Werdegang der Menschheit, um später einem einzigen Mann allein die Chance zu Wiedergeburt und Neuanfang zu schenken. Das Archiv wird zum Uterus. Und ohne Archive, so der Film, sind wir Menschen orientierungslos verloren in Raum und Zeit. Vor 18 Monaten wurde der erste Beweis für die Existenz von bewusstem, intelligentem Leben außerhalb der Erde entdeckt. Das war Kino im Kopf, was Radio ohnehin immer ist. Wir tauchen jetzt noch einmal in ein ganz anderes Archiv ein. Es ist ein Archiv, das entstanden ist aus einer stillgelegten Ölschiefergrube, der Grube Messel bei Darmstadt. 48 bis 50 Millionen Jahre alte Versteinerungen sind daraus geborgen worden, vom Käfer über das Krokodil bis zum Urpferd. Das Archiv offenbart, welche Vielfalt sich bereits Millionen Jahre nach dem Ende der Dinosaurier entwickelt hatten. Was man bisher weiß, dass damals sowohl ursprüngliche Beuteltiere wie auch höher entwickelte Säuger, zum Beispiel Insektenfresser, Nagetiere, Fledermäuse, Halbaffen, Schuppentiere, Ameisenbären, Raubtiere und Huftiere lebten. Dr. Stefan Schaar, Leiter der Abteilung Paläoanthropologie und Messelforschung im Senckenberg-Institut in Frankfurt. Die bekanntesten Messelfossilien sind zwei Arten von Urpferden. Was war an denen so besonders? Ja, die Urpferdchen aus Messel stechen deshalb so ins Auge, weil man in Messel allgemein Säugetiere und auch andere Tiergruppen vollständig im Verband finden kann. Das heißt, wir finden ein Skelett von einem Wirbeltier, zum Beispiel einem Urpferdchen, und es liegt da, als wäre es gestern verstorben. Die Knochen hängen noch zusammen wie im Bänderskelett, die Mageninhalte sind zum Teil überliefert. Manchmal haben wir Hauterhaltung und Haarerhaltung bei den Vögeln, die Federn, sodass wir etwas über den Habitus der Tiere sagen können, über deren Ernährung, wie haben sie gelebt, wie haben sie sich fortbewegt. Und das macht es eben möglich, dass man Tiere richtig rekonstruiert, von der Form her zu ihrer Lebensweise. Und das Messel-Urpferdchen ist von der Größe her so etwa wie ein Foxterrier groß gewesen. Es hat ein bisschen anders ausgesehen als die heutigen Pferde, gehört aber aufgrund seiner Zähne ganz sicher in die Reihe der Urpferdchen. Apropos Zähne, diese Urpferdchen, die haben kein Gras gefressen, sondern Blätter, nicht? Was man an den Kronen ihrer Zähne erkennen konnte. Richtig, die Zahnkronen waren niedriger, wir waren niederkronig. Mhm. Die konnten sich also abschleifen und deshalb war das sicher ungeeignet, Gras zu fressen. Die heutigen Pferde haben hochkronige Zähne, die sich also durchaus verbrauchen können und die können harte Nahrung aufnehmen. Dazu gehört aber auch, man muss wissen, dass zu den damaligen Zeitpunkt noch kaum Gras vorhanden war. Also von der Evolution her waren dort andere Gewächse am Boden, sodass die harte Nahrung noch gefehlt hat. Sie haben auch die letzte Mahlzeit dieser Urpferdchen archiviert. Was haben die denn gefuttert? Ja, vorwiegend Blätter von Weintrauben. Mhm. Selbst Weintrauben hat man gefunden. Die Weintraubenkerne kann man in den Nahrungsresten im Darmtrakt nachweisen. Es war sicherlich ein Tier, was an den Büschen und Bäumen weiche Nahrung aufgenommen hat, Früchte, Blätter. Die haben sich's irgendwie gut gehen lassen, das hört sich zumindest danach an. Das Besondere der Funde aus der Grube Messel ist, dass viele Tiere von der Nasen bis zur Schwanzspitze erhalten sind, das haben Sie gerade gesagt, mit hunderten Knöchelchen und Haut und Haaren, gelegentlich eben auch mit Mageninhalt, wie wir gerade gehört haben. Worauf kommt es bei dieser Auswertung besonders an? Ja, unser Ziel ist es, zunächst mal auch möglichst viele Arten zu erfassen, um in diesem Fenster, was wir da in diese Urzeit aufstoßen, vor ungefähr 47 Millionen Jahren, so viel zu erfahren, dass man den Urwald und die Lebewesen daran rekonstruieren kann. Sie sagten ja selber, Insekten und Pflanzen werden auch gefunden. Wir können also mit diesem ganzen Spektrum im Ölschiefer die Lebewelt rekonstruieren. Also nicht nur die einzelne Form, sondern die gesamte Form. Wir können sagen, welches Klima hat geherrscht. Wir können etwas aussagen, sogar über die Position von Messel. Messel ist ja mit den Kontinenten zusammen auch verschoben. Messel lag damals viel weiter im Süden, also etwa im Mittelmeerraumhöhe zwischen Südspanien und Sizilien, ist dann später nach Norden gewandert. Wir hatten ein anderes Klima, das sagen uns die Pflanzen aus. Lianen und Palmen sagen uns, dass ungefähr 20 Grad im Jahresmittel war. Sie hatten auch vorhin, glaube ich, Krokodile erwähnt. Also auch die zeigen uns, dass es wesentlich wärmer gewesen sein muss. Mhm. Wir wissen also aufgrund der Tiere und Pflanzen aus Messel, wie in einem Archiv, in einem Buch können wir dort blättern, welches Leben dort stattgefunden hat, welches Klima dort geherrscht hat. Und das ist wie ein Puzzlestein, der uns weltweit eben sehr viel Auskunft gibt über die Zeit im mittleren Eozän. Die Grabungen in der Grube sind noch nicht abgeschlossen. Sie koordinieren sie und Sie haben ein System zur Dokumentation aller Funde und Befunde entwickelt. Wo landet jede Entdeckung ganz zuerst? Ja, zuerst landet sie in den Händen des Grabungsleiters. Der guckt nach, aus welcher Schicht stammt der Fund. Messel ist ja ein Schichtblock aus einem Ölschiefer und wir graben uns von oben nach unten durch. Die Funde werden alle inventarisiert. Es gibt einen Rechts- und Hochwert, der angegeben wird zu dem einzelnen Fund. Die Funde sind sehr empfindlich, müssen speziell präpariert werden. Der Ölschiefer enthält noch 40% Wasser. Also die Funde, die wir machen, drohen zu zerfallen, wenn wir sie nicht schnell bergen, in Wasser lagern oder sogar in Kunstharz transferieren. Die Präparation ist also der nächste Schritt. Als nächstes geht dann dieser Fund in unsere Inventur hier ein, in die Sammlung im Senckenberg-Museum in Frankfurt. Dort gibt es eine eigene Messelsammlung. Wenige Stücke, die schönsten, werden natürlich ausgestellt. Alle anderen stehen der Wissenschaft zur Verfügung. Und nachdem eine Nummer vergeben wurde und das Ganze auch im Computer erfasst wurde, mit Bildern, mit Röntgenbildern, mit Probenentnahmen, können dann alle Funde auch an die Wissenschaftler weitergeben. die Funde dann im Einzelnen untersuchen. Am Schluss resultieren natürlich jede Menge Publikationen daraus, die dann wiederum zurückgeführt werden. Sie haben gerade was von Röntgen gesagt, das heißt, Sie haben auch so eine Röntgenverstärkungsanlage. Ja. Mit ihr lassen sich dann auch ganz dicke, ölschiefe Platten durchleuchten. Gibt es auch immer mal wieder Überraschungen? Auf jeden Fall. Wir haben ja in Nessel sicherlich noch nicht alle Funde entdeckt. Bei den Säugetieren fehlen sicherlich noch 10, 20 Arten. Insgesamt würde ich auch annehmen, dass bei den Insekten und den Pflanzen noch 100 oder Tausende von Arten finden. Die Grabungen sind natürlich noch nicht zu Ende. Ich denke, wir werden ein, zwei Generationen noch zu tun haben. Das ist bergbautechnisch sicherlich begrenzt, aber wir setzen ja nur sehr wenig Gestein um. Die Platten, die wir finden, können wir röntgen, wie Sie gerade sagten. Dass wir die Gesteinsplatten röntgen, ist nicht so häufig, weil man dort schon einiges sehen kann. Am besten ist es, wenn man am Schluss nach der Präparation noch Details herausvergrößern kann und da wissenschaftliche Aussagen treffen kann, ohne das Fossil selber zu zerstören. Mhm. Sodass man ins Innenleben der Knochen oder der Schädel oder der Zähne hineingucken kann und Daten entnehmen kann, ohne eben an der Probe handwerklich tätig zu werden. Erstmal muss das ja ein unglaublich tolles Gefühl sein, wenn man da immer wieder neue Entdeckungen macht. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber was macht Sie eigentlich so sicher, dass Sie die richtigen Knochen und Haare und Härchen zusammensetzen und nicht plötzlich einen Wolperdinger entstehen lassen, der Ihre Arbeit womöglich noch torpedieren würde? Also es stimmt, dass viele Funde nicht vollständig sind, weil eben doch Tiere, die ins Wasser fallen, und Nessel war ja früher ein See, bevor es der Seeboden dann ein Ölschiefer wurde, die Tiere schwimmen dort rum, Interessenten kommen, wie beispielsweise Krokodile nagen an den Leichen rum, und es gibt auch Einzelteile, die auf den Boden fallen. Wir finden also nicht nur vollständige Stücke, sondern auch Einzelteile. Die bauen wir aber nicht zusammen. Jeder einzelne Fund bekommt eine einzelne Nummer und wird inventarisiert. Aber interessant ist eben, dass viele Funde im Verband gefunden werden, weil das Bänderskelett die Knochen zusammenhält und die fehlende Strömung am Boden und der fehlende Sauerstoff im Wasser verhindern es, dass das Stück zerfällt und auch verwest. Und damit ist eben sichergestellt, dass aus dem Originaltier ein Fossil entstehen kann. Ganz und großartig. Somit können wir eigentlich keine Wolperdinger produzieren. Das Vergangene für die Zukunft bewahren, 48 bis 50 Millionen Jahre alte Fossilien erblicken in der Grube Messel das Licht der Welt und wandern dann ab ins Archiv. Was für eine Schatzkammer, die Stefan Schall, der Leiter der Abteilung Paläoanthropologie und Messelforschung am Senckenberg-Institut Frankfurt dort hat. Ich danke Ihnen. Wir haben noch eine weitere schöne Hörinsel für Sie gefunden beim Stöbern in Umberto Eccos Vortrag über die Bibliothek. Es muss unmöglich sein, das einmal ausgeliehene Buch am nächsten Tag wiederzufinden. Es sollte möglichst überhaupt keine Fotokopierer geben. Falls doch einer da ist, muss der Zugang weit und beschwerlich sein. Der Preis für eine Kopie muss höher sein als im nächsten Papiergeschäft und die Zahl der Kopien begrenzt auf höchstens 2 bis 3 Seiten. Es darf möglichst keine Toiletten geben. Es muss unmöglich sein, sich innerhalb der Bibliothek irgendwie leiblich zu stärken. Und es muss auch unmöglich sein, sich außerhalb der Bibliothek zu stärken, ohne zuvor alle ausgeliehenen Bücher zurückgegeben zu haben, um sie dann nach der Kaffeepause erneut zu bestellen. Ideal wäre schließlich, wenn der Benutzer die Bibliothek gar nicht erst betreten könnte. Betritt er sie aber doch, stur und pedantisch auf einem Recht beharrend, das ihm aufgrund der Prinzipien von 1789 konzediert worden ist, aber noch nicht Eingang ins kollektive Bewusstsein gefunden hat, so darf er auf keinen Fall, nie und nimmer, außer bei seinen raschen Konsultationen im Lesesaal, Zugang zu den Bücherregalen selbst haben. Auch eine Art der Konservierung, todsichere Tipps gegen das Ausleihen von Büchern. Wir kommen nach Oberried, 15 Kilometer südöstlich von Freiburg. Hier in der badischen Provinz wird das kulturelle und politische Vermächtnis der deutschen Nation verwahrt. Im Stollen eines alten Silberbergwerks lagern mehr als 600 Millionen Mikrofilmfotografien, auf denen Dokumente deutscher Geschichte gespeichert sind. Stefan Eich über eine Art Endlager für deutsche Geschichte. Ich kann jetzt hier mal aufschließen. Ursula Fuchs vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schwenkt die massive Stahlgittertür auf und schreitet voran, in Wanderschuhen. Auf den ersten Metern ist der Boden dreckig und glitschig, Wasser tropft von der Decke. Man würde hier eher Arbeiter mit Spitzhacken erwarten als Kulturgut oder Mikrofilme. 400 Schritte geht es in den Berg. Auf dem Weg zwei weitere schwere Stahltore und, was man nicht sieht, drei Alarmanlagen. Schließlich liegt hier im Barbarastollen die Quintessenz der deutschen Kultur. Hinter der rostschutzfarbenroten Stahltür, die in die Seitenwand des Stollens eingelassen ist. Die Druckwelle einer Atombombe soll vorbeirasen und nicht hinein. Als der Stollen zum Kulturbunker wurde, rechnete der Bund mit dem Schlimmsten. An der Drucktür ein Tresorschloss mit Drehring. Um die Kombination einzustellen, braucht der Sicherheitsmann fast eine Minute. Treten Sie ein. Aus dem Gang hinter der Tür weht uns feucht-modrige Luft entgegen, wie aus einem alten Kühlschrank. Rechts und links zweigen die Lagerstollen ab, jeweils 50 Meter lang. Die Arche Noah der deutschen Kultur sieht aus wie das Versandlager einer Brauerei. Fast 1400 hüfthohe Stahlzylinder stehen in zwei Etagen in wuchtigen Regalen. Tatsächlich sind es abgewandelte Bierfässer. Darin zum Beispiel der Vertrag zum Westfälischen Frieden, der Bann gegen Martin Luther, der Bauplan des Kölner Doms und, auch als Zweitkopie auf dem Vorführfilm für Besucher, ein jüngeres Dokument. Die Ernennungsurkunde von Adolf Hitler. Und wir halten das gegen das Licht. Dann sehen Sie hier im Namen des Reichs Hindenburg. Und man kann das tatsächlich mit bloßem Auge oder Lupe erkennen, was auf diesen Aufnahmen drauf ist. In jedem Fass liegen 14 dicke Filmrollen auf Stahltellern. Zusammen 24 Kilometer Film mit mehr als 875.000 Aufnahmen pro Fass. Insgesamt lagern im Stollen fast 1 Milliarde Dokumente. Was für die Ewigkeit gespeichert wird, entscheiden die Landesarchive. Weil das Verfilmen lange dauert, haben die Archive 1961 mit dem Allerwichtigsten angefangen. Und noch immer sind nicht mal alle Akten dieser Kategorie verfilmt. Die Archive stellen Mikrofilme zu bestimmten Themen zusammen, dann schicken sie das Material zu einer Spezialfirma nach München. Dort, so Ursula Fuchs vom Bundesamt, beginnt die Konservierung. In dieser Klimakammer werden diese Filme dann ganz langsam eben konserviert und das wird verschlossen. So soll das mindestens 500 Jahre halten. In den Fässern ist die Luft fast trocken, eine Schutzatmosphäre. In jedes 10. Fass kommt ein Probestück Mikrofilm. Das wird alle paar Jahre überprüft, so wird sichergestellt, dass sich keine Feuchtigkeit und Mikroben eingeschlichen haben. Und wenn mal wirklich ein Archiv draußen zerstört wird, dann können die entsprechenden Filme aus dem Stollen geholt werden. Allein aus dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv sind 1 Million Dokumente auf Mikrofilm im Barbarastollen. Ursula Fuchs schaut auf eine Liste und huscht zu einem der durchnummerierten Fässer. 1799. Da sind Kölner Filme drin. Die Fässer werden bei Bedarf in die Klimakammer nach München zurückgebracht, dort aufgeschraubt und, nachdem die Archivare Kopien gemacht haben, wieder befüllt, neu konserviert und in den Stollen gefahren. Für den nächsten Notfall oder für kommende, ferne Generationen. Was die dann finden werden, darüber macht sich Sicherheitsmann Björn Matzken auf dem Rückweg aus dem Stollen Gedanken. Ich stelle mir das so vor wie moderne Höhlenmalerei. Also meiner Meinung nach wäre das für Forscher in der Zukunft nichts anderes als für die Archäologen, die irgendwelche Tierbilder oder Kunstwerke gefunden haben in den Höhlen von den Steinzeitmenschen und daraus Rückschlüsse ziehen konnten, ja, über die Geschichte dieses Volkes. Jetzt ist zu. Abgefilmte historische Dokumente wie die Baupläne des Kölner Doms. Und damit sind wir am Ende der Sendung nochmal dort, wo wir am Anfang begonnen haben. Das Kölner Historische Archiv war nicht nur eine Lager- und Forschungsstätte zur Stadt- und Regionalgeschichte, es war eine unentbehrliche Gedächtnisstütze. Rund 90% der Bestände sollen betroffen sein, ein Super-GAU für die historische Forschung, sagen viele. Und je weiter es in die Tiefe geht beim Graben in den Trümmern nach Erlassen, Urkunden, Pergamenten, desto größer wird der Druck auf diese Materialien. Außerdem hat es in den vergangenen Tagen immer nur geregnet. Dr. Frank Bischoff, Leiter der Archivschule Marburg, einen guten Abend. Guten Abend, Frau Witt. Sie unterstützen gemeinsam mit 54 Studenten und Dozenten der Archivschule die Arbeiten in Köln. Haben Sie schon etwas retten können, was noch zu retten war? Ja, wir haben natürlich eine ganze Menge retten können, was noch zu retten war. Wir haben hier Reichskammergerichtsakten gefunden aus dem 16., 17. Jahrhundert. Wir haben Blätter aus spätmittelalterlichen Kurhandschriften. Wir haben einen Teil des Nachlasses von Adenauer behandelt. Wir haben spätmittelalterliche Urkunden und Siegelfragmente gehabt, Kopialbücher beziehungsweise Teile davon aus der frühen Neuzeit. Nachlass Wellershoff, und ich könnte Ihnen jetzt also die Serie fortsetzen. Es ist was zu retten, das muss man einfach sehen. Das ist schon mal sehr schön zu hören. Wie haben wir uns Ihre Arbeit genau vorzustellen? Sie sind nicht bei der Grabung, bei der Bergung dabei, sondern Sie taxieren dann, wenn geborgen worden ist, die Schätze, die dort an die Oberfläche gekommen sind. Genau. Mhm. Wir haben also zwei Zufuhren sozusagen in das Bergungszentrum der Stadt Köln. Das eine ist tatsächlich einfach der Schutt, der dort abgeräumt wird und der ins Bergungszentrum gebracht wird mit großen Kipper-LKWs, dort abgeladen wird, dann verteilen Hilfskräfte den Schutt auf dem Boden und fischen dort Archivgut und private Habseligkeiten raus. Es erfolgt dann ein Vorsortieren von unseren Studenten und Dozenten. Wir unterscheiden Privates und Archivgut. Privates geht dann an die Stadt, das Ordnungsamt übernimmt das. Und das Archivgut behandeln wir weiter. Das ist die eine Charge, die wir haben. Die andere Charge an Material, an Archivgut, die wir bekommen, das sind Stücke, die direkt vor Ort an der Severinsstraße separiert wurden und dann in geschlossenen Containern, in Alu-Containern oder Kunststoffcontainern in das Bergungszentrum gebracht werden und dort eben von uns weiterbearbeitet werden. Die Weiterbearbeitung, die sieht dann so aus, dass wir zunächst mal eben eine Schadensanalyse machen. Wir machen also eine Einteilung in Schadensgruppen und unterscheiden vor allem nasses und trockenes Archivgut. Wir machen dann eine Sichtung, das heißt, wir klassifizieren und erfassen Stücke grob. Manchmal finden wir Bestandsangaben und Signaturen auf den Stücken, sonst versuchen wir es inhaltlich zu machen. Jetzt stellt sich natürlich nach dieser Katastrophe die Frage, wie kann man Kulturgut aus Papier längerfristig aufbewahren, vielleicht sogar für die Ewigkeit. Hilft da die Digitalisierung? Die Digitalisierung ist vor allen Dingen ein probates Mittel, um die Nutzung zu erleichtern, um die Aufbewahrung für die Ewigkeit zu erreichen. Also zunächst mal muss ich einfach das Plädoyer für die Originale aussprechen. Die sollten wir bewahren. Aber Sie haben eben den Beitrag über den Oberrieder Stollen gebracht. Sicherungsverfilmung ist ein Sicherungsmittel, um wenigstens ein Abbild von den Originalen zu haben. Weil das Problem ist ja, im Gegensatz zu Bibliotheksgut, das sind immer Unikate. Das heißt also, die gibt es nicht an einer anderen Stelle nochmal. Insofern ist natürlich eine Sicherungsverfilmung, bietet einen gewissen Schutz, dass man sozusagen den Inhalt wenigstens nicht verliert. Die Originale, wie jetzt hier in Köln, sind natürlich vielfach verloren gegangen. Sicherungsverfilmung, das heißt Mikrofilme, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Es wird ja im Moment schon digitalisiert. Ist das ein Weg, um etwas tatsächlich für die Ewigkeit haltbar zu machen? Vermutlich doch nicht. Die Zeit entwickelt sich einfach zu schnell. Nein, wir haben also eine Reihe Probleme bei Digitalisaten. Also es geht mit der Lesbarkeit los, dass die Speicherformate sehr schnell wechseln, dass die Systeme proprietär sind. Das geht mit der Authentizität der Unterlagen los und der Integrität, die bei digitalen Unterlagen viel leichter korrumpiert werden kann. Bei digitalen Unterlagen wissen wir jetzt schon, dass wir die permanent pflegen müssen. Es gibt ja heute in vielen Verwaltungen digital geborene Unterlagen. Also wir müssen uns mit digitalen Unterlagen auseinandersetzen. Daran kann kein Zweifel bestehen. Für die Zukunft werden Archive digitale Unterlagen archivieren. Aber um vergangenes Archivgut, um altes Archivgut, was auf Papier oder auf Pergament ist, sozusagen langzeithaltbar zu machen, da wäre die Mikroverfilmung sicherlich also ein besseres Sicherungsmedium. Für die Benutzung, wie gesagt, das muss man sehen. Für die Benutzung ist Digitalisierung durchaus ein probates Mittel. Mit dem Internet kann man also Digitalisate vielen Benutzern zugänglich machen. Aber es ist auch flüchtig. Ich wollte gerade sagen, da hat man leider keine Bücher mehr in der Hand. Dr. Frank Bischoff, Leiter der Archivschule Marburg, über den Erhalt für die Ewigkeit. Ich danke Ihnen herzlich. Gerne. Es gibt einen schönen Satz, den Jesus über die Tochter des Jairus gesagt hat. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und diesen Satz müsste jeder Bibliothekar oder Archivar für jedes seiner Bücher gelten lassen. Es ist nicht tot, es schläft nur und deshalb muss es bewahrt werden. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.